Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Zur Normalität von Weißsein. Rassekonstruktion in der Krise. Teil 2. Eske Wollrat über Condoleezza Rice, weiße Dominanzkultur und das Fehlen von nicht-rassistischer Sprache. Im Zuge dekonstruktivistischer Analysen geraten nicht nur Normativitäten wie Maskulinität und Heterosexualität in die Kritik, sondern zunehmend auch Weißsein. Insbesondere postkoloniale Theoriebildung problematisiert Kontinuitäten von Rassifizierungsprozessen, welche Weißsein als Signatur für Deutschsein, als das Normale und somit Normative setzen. Weißsein als Norm bedeutet, dass in Deutschland stets die Hautfarbe von Zugehörigkeit, Heimat oder Fremdheit erzählt und davon, wer vermeintlich hierher gehört und wer nicht. Zu diesem Problemkreis sprach als Gastreferentin Dr. Eske Wollrat auf dem Jahresseminar der wertabspaltungskritischen Theoriegruppe EXIT im November 2006. In ihrem Vortrag vermittelte sie einen Einblick in die Grundlagen bundesdeutscher Weißseinsforschung und erläutert, welche Impulse sie linker antirassistischer Arbeit geben kann. Kurz zur Person. Eske Wollrat hat evangelische Theologie studiert in Göttingen, Berlin und New York und promovierte zu afroamerikanischer feministischer Theologie und hat dies auch publiziert unter dem Titel Wildniserfahrung. Ihr zweites Buch erschien unter dem Titel Weißsein im Widerspruch. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität in Oldenburg. Am Ende der Sendung folgen weitere Buchhinweise. Diese Sendung wird sich anhand des Vortrags von Eske Wollrat kritisch mit der Normativität des Weißseins in der westlichen Hemisphäre allgemein und insbesondere in Deutschland auseinandersetzen. Jetzt also Eske Wollrat über Condoleezza Rice, weiße Dominanzkultur und das Fehlen von nicht-rassistischer Sprache. Sicherlich gibt es Condoleezza Rice oder viele andere, die sozusagen Coconuts, ne? Also von innen weiß und so. Ich denke, das, was für mich maßgeblich ist, ist schwarze feministische Theoriebildung. Also sozusagen eine schwarze reflektierte Erfahrung, politisch definiert. Und da würde ich nicht solchen Essentialismen, ja, die sind ja auch, ne, wie die Weißen, gar kein Unterschied. Also dass bei den Konservativen viel mehr Leute of Color in der Regierung arbeiten, ja, als unter Clinton zum Beispiel. Das hat für mich nichts zu sagen. Also ich würde nicht grundsätzlich sagen, sozusagen eine schwarze Position, also weil sie ein schwarzer Mensch ausdrückt, ist per se die Wahrheit. Es ist so, und das ist besonders dramatisch in Deutschland, dass weil viele, jetzt nehme ich mal die Gruppe der schwarzen Deutschen, weil viele komplett isoliert in einem weißen Umfeld aufwachsen, dass sie nur diese weißen Stimmen hören mit den rassistischen Begrifflichkeiten und sozusagen als internalisierter Rassismus sich selber so nennen. Und umso wichtiger ist es, dafür Sorge zu tragen, dass schwarze Leute aus dieser Isolation herauskommen und in den Communities sich organisieren, um erstmal überhaupt einen Widerstand zu entwickeln. Und das ist dieser postkoloniale Ansatz, den ich kurz benannt habe. Das ist eine Gruppe von Leuten, die sich überhaupt erstmal auseinandersetzen mit, ne, den Wirkungen von Rassismus auf Sprache, auf die, was Laurie Alzamaray sagt, sozusagen, wir haben noch nicht mal eine eigene Sprache. Die müssen wir erstmal schaffen. Wir haben nur den Herrschaftssprech. Ja, wir haben nur diesen rassistischen Kontext. Wir müssen sozusagen ganz kreativ werden. Und ich kann dir schon sagen, die gute Nachricht ist, es kommt demnächst, wahrscheinlich im Februar, Januar, Februar, ein Band raus. Der Arbeitstitel war »Wir können auch anders«. Leider heißt es jetzt doch Revision, postkoloniale Perspektiven. Und das ist hochinteressant, weil da Chinesisch-Deutsche, Afro-Deutsche, Indisch-Deutsche, eben ihre Perspektiven nur Leute of Color, schwarze Leute, die schreiben, wo Kanak-Attack, wenn ihnen das was sagt, schon opponiert hat, gesagt, das geht aber nicht. Warum keine Weißen? Und weil Kanak-Attack auch zum Beispiel so eine politische Gruppierung ist, die sagen, wir machen das nicht mit. Ja, diese Identitätspolitik, das ist uns aufgedrückt worden vom System, diese Einteilung, schwarz, weiß, weg damit. Ja, Deutsche, Nicht-Deutsche, wurscht, das wollen wir alles nicht mehr haben. Aber wenn man dann sieht, wie da so ein, wenn ich das mal so sagen darf, ein Weißbrotmann da vorne steht und sagt, ich bin ein Kanake, ja, dann geht er raus in die Straßenbahn und sagt, ich bin Kanake, alle lachen sich kaputt, ja, und seinen schwarzen Kollegen hauen sie eins rein. Also, ne? Und da ist eine sehr starke Diskussion gelaufen zwischen den Herausgeberinnen dieses Bandes. Das sind Nicola Laureal Zamaray, Kini Ha und Sheila Misorica. Und sie waren sehr stark angegriffen, auch nicht nur von Kanak-Attack, dass sie keine Weißen wollten. Ja, und am Schluss des Buches werden sie dann auch finden, so eine Diskussion zwischen einem Mitglied von Kanak-Attack und Kini Ha, was die Unterschiede sind. Und ich fand das so typisch, dass dieses Kanak-Attack-Mitglied sagte, ja, aber man kann doch nicht so argumentieren. Es gab ja auch einen weißen Gewerkschaftsboss mal, der da und dort sich gegen Rassismus engagiert hat. Und die Antwort von Kini Ha darauf war, es hat sich historisch nicht als hilfreich erwiesen, sich auf weiße Gewerkschaftsbosse zu verlassen. Und das ist genau die Argumentation. Natürlich hat es, man kann ja nicht essentialistisch sagen, alle Weißen sind gleichermaßen rassistisch. Das ist ja Quatsch. Aber nun daraus zu machen, dass es keine Rolle mehr spielt, das ist das andere Extrem. Aber ich will damit nur sagen, es ist hochaktuell, diese Debatten. Also identitär, postidentitär. We'll be right back. Und das würde ich jetzt auch gern deswegen noch mal überleiten, weil sozusagen die Frage, ich will mich nicht als weiß definieren, ich gemerkt habe in aktivistischen Zusammenhängen, dass oft ein großes Schweigen erfolgte, wenn es darum ging, das zu spezifizieren, was es bedeutet, weiß zu sein. Also in ganz vielen Zusammenhängen, zum Beispiel Grenzcamps, höre ich die Weißen immer wieder sagen, ja, ganz klar, weiß zu sein bedeutet privilegiert zu sein. Aber wenn es dann darum geht, ja, wie jetzt? Ja, dann kommt häufig nichts. Also was heißt das privilegiert? Im Alltag, ganz normale, gibt es da irgendwie Beispiele und so. Und ich denke, dass das auch was damit zu tun hat, mit wirklich einer spezifischeren, kritischen Selbstreflexion, dass da es mangelt, denke ich, auch an einer gewissen Systematisierung. Wegzukommen von dem Ich, Weiße werden immer als Individuen konstruiert, Schwarze immer als Kollektiv, herauszufinden, was sozusagen typisch weiß ist. Für mich war der Anlass, das zu tun, der Bruch einer Bündnisarbeit mit schwarzen Aktivistinnen, weil sie uns, also die weißen Frauen der Gruppe, sehr stark kritisiert haben. Das war für mich Anlass zu überlegen, was hat sich eigentlich im Verlaufe dieser Bündnisarbeit herausgebildet an Mustern oder gezeigt an Mustern und inwieweit ist das typisch weiß. Das will ich jetzt, oder einige Dinge, die für wichtig sind und die wirklich als These jetzt erstmal als Kollektivkennzeichen definieren möchte. Also, ich nenne das weiße Muster in antirassistischer Bündnisarbeit, bezieht sich jetzt auf feministische, würde ich aber nicht darauf beschränken. Ein ganz starkes Moment ist die moralische Hierarchiebildung. Ich weiß nicht, ob Sie das so kennen. Also Demos einfahren, das ist super, das ist radikal. Bildungsarbeit mit Metaplankärtchen, das ist ganz, ganz schlecht. Ja, also das sozusagen, was ist effizient in der antirassistischen Arbeit, sehr stark geprägt ist eben im Grunde genommen, was dahinter steckt, wenn du nicht leidest für die Sache, wirklich leidest, ja, also vorbestraft und weiß ich nicht was, dann bist du angepasst, feige, stehst du nicht wirklich hinter der Sache. Also das ist für mich sehr stark geprägt von der christlichen Kultur, also das sich aufzuopfern. Wenn man das zu Ende denkt, müsste es eigentlich wieder, also eigentlich müsste man sterben, ne, für die Sache, weil das sozusagen bedeutet, dass man wirklich glaubt. Also im Grunde sehr religiös fundamentalistische Dinge da eine Rolle spielen. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. feeling unknown, and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Was ich ganz wichtig finde, was sich in unserer Gruppe herausgestellt hat, dass wir gar nicht darüber gesprochen haben, warum wir diese Arbeit machen. Also die Frage der Motivation. Es schien irgendwie so ganz klar zu sein, ja, wir sind voll gegen Rassismus und wir machen was und so. Aber warum? Ich dachte immer eine ganze Zeit, es kann nur einen Grund geben. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt sehr viele Gründe. Eine grundsätzliche Problematik bei der Motivation ist, dass Weiße nicht identitätspolitisch argumentieren können. Also zu sagen, Schwarze wollen eben, dass ihre Situation sich verbessert. Aber wie ist denn das bei Weißen? Anja Weiß, eine Kollegin, ganz tolle Forscherin, sie schreibt, es gibt für Weiße keine nachvollziehbare Legitimation, ja, und Motivation für das Engagement gegen Rassismus. Und sie fragt, ob Weiße als Nutznießerinnen weißer Vorherrschaft das Dominanzverhältnis, gegen das sie sich engagieren, überhaupt klar erkennen können. Finde ich eine wichtige Frage. Also wenn man jetzt identitätslogisch vorgehen würde, wäre das antirassistische Engagement von Weißen vollkommen unglaubwürdig. Also gibt es verschiedene so Möglichkeiten. Also eine Motivation, Unrechtsbewusstsein. Da ist das Problem, geht zwar um Politik, aber dass diese ethisch-humanistischen Argumentationen, die eben sagen, Dienst für die Sache, oft sich verbinden mit Dienst für die anderen. Also ich mache das für die schwarzen Leute. Und sich selbst so konstruieren als selbstlos, ne? Und sehr oft kommt dann so dieses, ja, ihr könnt mir ein bisschen dankbar sein eigentlich. Ich müsste es ja nicht machen. Mir geht's ja gut. Natürlich ist das so platt natürlich nicht, aber schon diese Vorstellung von Schwarze müssten sich dann besonders dankbar erweisen. Also die grundlegende Frage ist das für mich selber bereichernd oder nicht? Wenn es nur so dieses Moralische ist, dann greift es oft sehr kurz. Ich will das verändern, aber sozusagen mit meinem Leben nichts zu tun hat. Haben jetzt in dem Band, der demnächst erscheint, von den postkolonialen Perspektiven, hat auch, fand ich sehr schön, die Karawane, sagt Ihnen das was? Karawane, dieses Projekt, dass man also für illegalisierte Migrantinnen und Migranten, die also in verschiedenen Stationen sozusagen von Ort zu Ort wandern und zum Beispiel die Sammellager kritisieren. Die haben auch geschrieben, dass sie das sehr bedauern, dass viele Aktivistinnen und Aktivisten zwar dann dahin kommen zu den Demos, aber sie wollen nicht wirklich was zu tun haben mit den Menschen, für die sie sich einsetzen. Also es gibt keine Freundschaften oder näheren Beziehungen, sondern man hält also das Plakat hoch und ist dagegen, aber doch so eine gewisse Objektivierung auch da reinkommt, also die objektseigenen Engagements. Anja Weiß, fand ich sehr schön, hat darauf hingewiesen, dass es auch für weiße Deutsche gute Gründe gibt, sich gegen Rassismus zu engagieren, aber dass Gründe sein können, die keinesfalls so ethisch-politischer Natur sind. Sie nennt also demokratische Werte. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der Menschen nach Belieben ausgesondert werden. Politisches Eigeninteresse. Wenn es möglich ist, Schwarze umzubringen, werden auch die Repressionen gegen Linke, Lesben und so weiter zunehmen. Heute die, morgen wir. So. Standesdenken. Wenn ich mich gegen Rassismus engagiere, zeige ich, dass ich was Besseres bin als meine rechten, rückständigen, bürgerlichen Nachbarinnen und so weiter und so weiter. Also ich bin dann eine bessere Weiße. Pragmatische Erwägungen. Ich kann im interkulturellen Bereich eine interessante Tätigkeit finden. Nicht? Das ist auch eine Weiterqualifizierungsmaßnahme, wenn ich mich engagiere. Professionelle Erfahrungen. Ich werde meinen Klientinnen einfach nicht gerecht, wenn ich mich nicht mit Rassismus auseinandergesetzt habe. Als typisch weiß würde ich bestimmen, dass sozusagen die fehlende Verständigung insbesondere hinsichtlich derjenigen Beweggründe, die politisch als wenig nobel gelten, weil sie mit Gesellschaftsveränderung nichts zu tun haben. Zum Beispiel war es in unserer Bündnisarbeit so, dass ich dann peu à peu herausstellte, dass viele meiner weißen Kolleginnen dabei waren, Dissertationen zu verfassen und sozusagen das, was sie so abzogen an Informationen, Eindrücken, dann in ihre Qualifikationsarbeit gleich und eben authentisch, weil Zitat von schwarzer Aktivistin und so weiter. Und aber nicht unbedingt bereit waren, jetzt über Gebühr zeitlich oder inhaltlich sich zu engagieren. Und das ist natürlich, das kann man ja sagen. Man sagt, ich möchte für meine Diss-Eindrücke, Anregungen gewinnen. Aber dann muss man das auch sagen. Und nicht zu sagen, wir wollen hier, es ging darum, eine Konferenz gegen Rassismus zu organisieren. Dann stellt sich heraus, also dafür haben sie keine Zeit, weil sie ja ihre Dissertationen schreiben. Und selbstverständlich haben daraufhin die schwarzen Aktivistinnen das aufgegeben, diese Zusammenarbeit. Und ich finde, damit ist verknüpft auch etwas, was wir vorhin schon hatten, die Frage von Kollektiv und Individuum. Dieses Phänomen nenne ich die weiße Einzelkämpferin, der weiße Einzelkämpfer. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber in den Zusammenhängen, die ich kenne, ist es so, dass wenn bei einer antirassistischen Gruppe nur Weiße sind, dass immer Gemeinschaften der Schuld und des Mangels sind. Immer heißt es, oh, wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir schwarze Leute hier mit reinkriegen. Also sozusagen, wenn wir nur als Weiße, dann kann das nichts werden. Und Schuldgefühl, warum haben wir das nicht geschafft und was läuft hier falsch und so weiter. Also meine Frage ist, warum gibt es so wenige weiße aktivistische Gruppen, die sich nicht explizit oder implizit als Gemeinschaften der Schuld und des Mangels konstituieren, sondern als produktive Ausgangspunkte effektiven antirassistischen Handelns und verlässlicher Zusammenarbeit in schwarz-weißen Koalitionen? Ich denke, ein Grund dafür ist der sogenannte Singularitätsdiskurs. Habe ich auch lange sozusagen artikuliert. Und zwar, ich bin die Einzige. Ja, ich bin selten. Schwarz sein als Signatur des Kollektivs, immer. Ja. Schwarze sind immer gezwungen, als Repräsentantinnen aller, ja, Afrikas, Asiens oder was, aufzutreten. Weiß sein gilt als Signatur des ganz normalen Individuums. Ja, es gibt sozusagen Weiße nie im Plural, leider eben auch in antirassistischen Handbüchern. Zum Beispiel Amoha Three Rivers, das ist aus den USA, ist übersetzt worden. Da heißt es, sei eine aktive Verbündete mit allen unterdrückten Menschen. Singular, Plural. Werde aktiv, um Unterdrückung zu verhindern. Lass keinen in deiner Nähe rassistisch, antisemitisch oder Vorurteile verbreitend sein. Ja? Was sind das für Anforderungen an eine Person? Ja, und jetzt ist man natürlich, sofort ist man natürlich überfordert. Lass keine Person, ach du meine Güte. Ja, und ich bin hier allein unterwegs und eine Studie aus den USA von einer weißen Soziologin, die hat weiße Aktivistinnen unter anderem befragt. Und da sagt sie, ganz oft haben sie ihren politischen Weg sozusagen als steinig, als eine Reise, die sie also unternehmen und nicht als ein politisches Projekt beschrieben. Und das, denke ich, ist typisch weiß, zu sagen, ich bin hier auf mich gestellt. Ähnlich konstituiert sich auch Heldentum. Ja, und Heldentum aber auch in der Weise, dass ich einen ganz bestimmten, sagen wir mal, nicht solidarischen Blick auf meine weißen Mitstreiterinnen richte. Das ist ein Phänomen, was Joni Mayer, die hat eine ganz, ganz tolle Arbeit geschrieben zu Aktivismus, sie nennt das, dieser Platz ist zu weiß Phänomen. Also es gibt irgendwie, was weiß ich, Veranstaltungen oder wir planen irgendwas, eine Aktion gegen Rassismus. Ich komme rein, sehe, oh, nur weiße Frauen. Ja, und denke, oh nee, also ich bin natürlich anders. Ne? Also dann die Unterstellung, nicht, dass die sozusagen aktiv und verbindlich arbeiten, dass wir zusammenarbeiten, sondern die sind alle auf einer niedrigeren Stufe, werden tendenziell sich rassistisch äußern und so weiter, nur ich natürlich nicht. Ne, und das hat natürlich dieses Heldenhafte, ne, ich bin hier die Tolle und die auch wirklich den Durchblick hat und alle anderen sind doof. Ich würde es jetzt nicht so definieren, dass das meine Schuld ist, dieses Bewusstsein zu haben, sondern, das finde ich ganz wichtig, das zu historisieren, wir haben keine Vorbilder. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn ich in die deutsche Frauenbewegungen gucke, dann sind das keine Vorbilder für antirassistische Arbeit. Meine weißen Vorschwestern, im Gegenteil. Also wo sind die Kollektive des Widerstands, also auf die ich mich auch beziehen kann? ganz schwierig und dann auch leider, habe ich jetzt auch noch was rausgesucht. Also auch wenn man jetzt sich Kolonialismus anguckt, diese Zeit und Rosa Luxemburg. Also auch für sie, in der Junius-Schrift hat sie geschrieben, steht für sie außer Frage, dass die Proletarier der imperialistischen Zentren die Weltrevolution anführen können. Sie schreibt, nur aus Europa, nur aus den ältesten kapitalistischen Ländern kann, wenn die Stunde reif ist, das Signal zur menschenbefreienden sozialen Revolution ausgehen. Nur sie, also die europäischen Arbeiter, können für die jahrhundertealten Verbrechen des Kapitalismus an allen primitiven Völkern Vergeltung üben. Zitat Ende. Also das ist... Die Primitiven sind das Objekt der Befreiungsaktion. Also auch da, so die Suche nach als weiß definierten Kollektiven, die antirassistisch gearbeitet hätten, ob erfolgreich oder nicht, ist egal. Aber was ich sehe aus den Frauenbewegungen, gab es immer Einzelne, die sich ausgesprochen haben, die gekämpft haben. Also Dagmar Schulz ist eine von den ganz Prominenten. Aber das muss man einfach konstatieren. In diesem Zusammenhang ist auch zu bemerken, dass dieses Phänomen auch andersherum funktioniert, nämlich in einer Idealisierung entsprechender Befreiungsbewegungen der sogenannten Dritten Welt, wie am Beispiel der Zapatistas deutlich wird. An deren Bewegung heftet sich zunehmend eine Bildersucht der Linken, die weniger mit der zapatistischen Bewegung zu tun hat, als mit der hiesigen Linken. Eske Wollrath dazu. Und vor allen Dingen ist eine Funktionalisierung für sozusagen die eigene Bedürfnisbefriedigung. Ja. Und ist eigentlich, es ist ausgesprochen angebunden an Traditionen hegemonialer Ethnologie. Nicht? Ja. Die gehen dann los, die Urvölker, da sieht man sie noch, wie sie vor Jahrhunderten schon. Das ist auch genau dieselbe Funktionalisierung für die eigene. Ne? Die sind ja noch so ganz unverstellt. Oder die Feministin, die Matriarchate irgendwo ausgraben und sagen, guckt mal. Das ist herrschende Ethnologie. Und diese Bebilderungen sind genau die gleichen, die Kämpfenden, die an vorderster Front und so weiter. Wenn der Singularitätsdiskurs internalisiert wird, ist es sehr schwierig, ein gemeinschaftliches Engagement aufzubauen. Wie gesagt, also wenn ich als weiße Antirassistin mir angewöhnt habe, zu glauben, ich sei tatsächlich eine vereinzelte Erscheinung mit Seltenheitswert, ist es sehr groß die Gefahr, dass ich eben anderen Weißen mit Misstrauen und Vorurteilen begegne. Ja, ein solches Denken ist elitär und was uns noch fehlt, sind Studien, die dezidiert Zusammenhänge aufzeigen in Bezug auf Privilegien, Klassenverhältnisse, Armut und Rassifizierung. Für die USA gibt es das schon, also wo noch hinzugenommen wird Umwelt. Also es ist zum Beispiel, dass Krankheiten in Black Communities, in armen schwarzen Communities, die in der Nähe zum Beispiel von Müllhalden leben, ne? Dass da Krankheiten in sehr viel größerem Maße auftreten. Und da greift es genau ineinander. Also die Frage von Armut und Umweltverschmutzung. Aber da ist der Blick sehr viel geschärfter, auch zum Beispiel die Unterschiede noch zwischen Black Community, dann Latino Communities, wo es so Stratifikationen gibt, wo sie besonders häufig zu finden sind. Dass zum Beispiel bestimmte Krankheiten, die man Latinos andichtet, nichts mit ihrer vermeintlichen Rasse zu tun hat, sondern damit, dass sie in bestimmten Gegenden verstärkt wohnen, in denen bestimmte Umweltverschmutzungen durch Blei zum Beispiel erhöht vorkommen. Also da wird sozusagen, werden kapitalistische Prozesse umgeformt, um diese Rasseidee zu nähren. Ja, das wäre so ein Beispiel. Aber für Deutschland ist es jetzt, fängt es an, dass überhaupt diese Fragen gestellt werden. Also sicherlich in Bezug auf Illegalisierte ist das überhaupt keine Frage, inwieweit eben dieser Turbokapitalismus gerade die Illegalisierten braucht. Und das, was jetzt gerade die Bundesregierung beschlossen hat, das ist ja natürlich der reinste Hohn, zu sagen, ja, wenn sie Arbeit haben, dann kriegen sie auch, können sie gerne. Wo klar ist, dass der Markt die Illegalisierten braucht, um zu wachsen und weiter expandieren zu können. In der anschließenden Diskussion wurden einige Einwände an den Whiteness-Studies geltend gemacht, so wie sie von Eske Wollrath vorgestellt wurden. So wies Roswitha Scholz, Autorin des Buches »Das Geschlecht des Kapitalismus«, auf Hierarchien selbst noch in den Rassismen hin, die in den Whiteness-Studies bisher weitestgehend unberücksichtigt geblieben sind. Zunächst also Roswitha Scholz und danach die Entgegnung von Eske Wollrath. Hört sich jetzt zunächst mal sehr speziell an, aber ich habe jetzt so in der letzten Zeit zu Antiziganismus gearbeitet und da einen Artikel geschrieben, ne? Und das ist eigentlich was, was immer rausfällt. Das kommt immer, irgendwann einmal taucht es dann wieder auf, also irgendwie in der Rassismusforschung so als Nebensatz, ach, es gibt noch das Romanes oder ach, die Zigeuner gibt es auch noch. Aber wenn man sich das mal anguckt, es ist ja so, dass gerade so der Antiziganismus, das ist ja die am meisten verachtete Bevölkerungsgruppe. Und das fällt immer raus und das finde ich auch wichtig, weil ich habe dann oft so den Eindruck, dass es selbst noch Hierarchien der Beschäftigung auch gibt in der Rassismusforschung selber. Ne? Mhm. Gerade weil das so ist, ne? Und weil irgendwie, ja, der Zigeuner, sage ich jetzt mal, der allerunterste ist, wo sich dieses Soziale, der allerletzte Abscham der Menschheit, wie dieser Grellmann auch sagt, dieser Aufklärer aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, dass sich eben so dieses Soziale und dieses Rassistische dispositiv mischt in einer Art und Weise auch irgendwie so mit diesen Befürchtungen von Asozialität und zwar irgendwo schon in der ganzen historischen Dimension, was sich auch unterscheidet jetzt von den meist untersuchten Rassismusformen. Also was mich sehr beeindruckt hat, war ein Artikel, der auch erscheint in diesem wunderbaren Band Revision postkoloniale Perspektiven, herausgegeben von Laurie Alzamaray, Kim Niha und Sheila Misorica. Da ist eine Roma-Wissenschaftlerin, die, und da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, muss ich sagen, dass sie sagt, in den politisch korrekten Szenen wird natürlich Zigeuner, was sagen wir, jetzt sagen wir Sinti und Roma. Und sie schreibt das wunderbar, Sinti und Roma, in einem Wort. Und das, was sie kritisiert ist, Sinti und Roma sind keinesfalls ein Topf sozusagen, sondern haben sehr unterschiedliche Geschichten in Deutschland. Und sie ist Roma und rezipiert die weißen Stimmen, die sagen, ach Roma, Hauptstadt von Italien, nee. Also sozusagen, sie haben vollkommen recht, das wird in der Rassismusforschung weitgehend ausgeblendet. Aber es ist auch sozusagen in dem Bewusstsein, also der Bevölkerung, das heißt die Frage, was wissen wir überhaupt, ja, von der Geschichte von Sinti, beziehungsweise von Roma, dass es auch eine Frage ist des Systems zu sagen, die blenden also sozusagen von der Bildungsfrage, ja, was zusammengreift, Kolonialismus wird kaum behandelt oder als Handel und Wandel in Afrika tituliert. Genauso die Frage von Antiziganismus wird total marginalisiert, da gebe ich Ihnen recht. Wobei es ist, ich sehe schon zumindest kleine Veränderungen. Es gab im letzten Jahr eine Konferenz in Berlin und da war eben auch eine Roma-Wissenschaftlerin dabei, die genau über das gesprochen hat, was Sie auch sagen. Also es gibt, wobei man sagen, dass diese Konferenz, das sind alles Nachwuchswissenschaftlerinnen. Also dass die etablierte Wissenschaft in der Tat interessiert das in der Regel gar nicht. Und das, was die Roma-Wissenschaftlerin in dem Band, der, wie gesagt, nächstes Jahr rauskommt, auch schreibt, ist, das Schlimmste ist, sagt sie, in ihrer eigenen Community, dass da ganz viel natürlich bekannt ist von den Stereotypen, muss ich jetzt nicht, weil ich finde sie sehr gewalttätig, ich muss ja nicht im Einzelnen wieder aufzählen, kennen sie alle. Aber dass zum Beispiel die Formen sehr vielfältigen und fantasievollen Überlebens überhaupt auch in den eigenen Gemeinschaften die Erinnerung, ja, oft nicht weitergetragen wird. Sie hat zum Beispiel eine Roma-Musikerin, die sogar ihr eigenes Orchester hatte. Also als Frau in einer Männerdomäne sozusagen, sie ist rumgereist, international bekannt war. Und Quellen berichten eben auch von ihr, dass sie sagt, das ist auch unsere Geschichte. Ja, also sozusagen ganz bewusst gegen dieses, wir sind immer nur Opfer, wir sind immer diskriminiert worden, sondern auch die Erinnerung an die Fragen von, wie haben denn unsere Vorfahren überlebt? Ja, wie haben die sich auch behauptet in einer komplett also feindseligen, und sie meint das jetzt in Bezug auf Geschlecht und Roma sein, wie haben die das geschafft? Genau diesen Aspekt, sich auf Sinti und Roma als Gegenstand bzw. Objekte der Forschung zu beziehen, hält Roswitha Scholz für problematisch. Sie plädiert vielmehr dafür, die Subjekte des Antiziganismus, also diejenigen, die die Roma und Sinti zum Gegenstand einer spezifischen Form von Rassismus machen, kritisch in den Blick zu nehmen, anstatt die Roma und Sinti als Randgruppe zu entdecken und zu ethnisieren. Eske Wollrath entgegnet hierauf: Ja, aber da kommt es ja auf die Perspektive an. Also ob eine Roma-Frau selber sagt, ich reklamiere die Tradition für mich. Ja. Na, das sind meine Ahnen, über die ich rede. Nicht Weiße, die sagen, ja, hier, ich idealisiere oder romantisiere irgendwelche. Das ist ganz wesentlich. Ja. Und dass sie auch sagt, wozu sie das braucht. Ja, für die jüngere Generation. Das scheint jetzt in Berlin, gibt es ein Zentrum, was seit jetzt ein paar Jahren, und sozusagen dieses zu beleben und zu, ne, das ist, also es hat auch eine politische Funktion der Community-Bildung. Das ist was anderes, ob irgendein Weißbrot-Wissenschaftler da in einem Büro sitzt und meint, er müsste sich jetzt über eine Minderheit auslassen. Ja, also das, ne, das muss man, denke ich, auch nochmal in Relation sehen, was zum Beispiel auch aus herrschenden Quellen sogenannte Minderheiten für sich reklamieren oder umdeuten. Kennen Sie den? Ein Schwarzer hat einen weißen Nachbarn. Sie unterhalten sich und da sagt der Weiße: Mein Haus ist schöner als deins. Ich habe ein besseres Auto als du und meine Kinder gehen auf bessere Schulen. Da sagt der Schwarze: Klar, aber ich habe etwas, was du nicht hast. Da fragt der Weiße: Ja, was denn? Keinen schwarzen Nachbarn. Was er gemacht hat, war ja, also die Person in dem Witz, war ja eine extrem rassistische Äußerung zu wiederholen. Bloß, und da denke ich, ist genau das, was sie meinte mit der Perspektive, dass je nachdem, wer es ausspricht, die Wiederholung ist nicht das Gleiche. Ja, ist nicht das Gleiche, wenn sie von anderer Perspektive ausgesprochen wird. Und das ist sozusagen ja diese Ironisierung, die da drin steckt. Aber sie hat natürlich auch, finde ich, eine schwierige Komponente, weil es dann darin münden kann, wenn zum Beispiel schwarze Rapper, ja, das Wort Nigger verwenden, das, dann kann ich das ja auch machen. Das ist dieses Schwierige zu sagen, man muss die Selbstbezeichnung von einer bestimmten Gruppe nicht als Legitimation hernehmen und zu sagen, jetzt sage ich das auch. Das ist das Schwierige, aber sozusagen diese Wiederholung, und das ist in der postkolonialen Forschung ein ganz wichtiges Thema, dass zum Beispiel Widerstand sich darüber äußern kann, dass zum Beispiel in der Karibik während des Karnevals Schwarze, Versklavte, später Dienerinnen, sich verkleidet haben wie die Herrschenden und die imitiert haben. Es war praktisch die Wiederholung, sie wiederholen das, was sie so kennen und auch ihre eigene Position darin, aber es war gleichzeitig eine Subversion, es war ein subversiver Akt durch das Karikieren, ja, lächerlich machen von der herrschenden Klasse sozusagen. Also das ist, ich denke, das hat immer beides. Also wenn man sensibel ist, denke ich, ist dieser Witz wunderbar. ich habe jetzt kein Schlusswort in dem Sinne. Aber wie gesagt, also ich denke, dass was, worin meine Hoffnung besteht auf so gesellschaftsverändernde Kräfte, sind eben diese postkolonialen Ansätze, die sich eben vermehrt, nicht nur im akademischen Raum, auf aktivistischer Ebene sich organisieren, zum Beispiel in dem Netzwerk, vielleicht kennen Sie das, ISD, Initiative Schwarze in Deutschland. Das ist zum Beispiel so ein ganz wichtiges Forum für schwarze Leute of Color, sich zu treffen. Und das Schöne ist, sie haben ein Bundestreffen jedes Jahr und es platzt aus allen Nähten. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, 600 Leute. Und dass das sozusagen Anfang ist von Community Building. Und das ist, denke ich, also das Wichtigste, dass sozusagen da erstmal Raum geschaffen wird, um eine eigene Sprache, ja, die eigene Geschichte aufzuarbeiten und so. Und ich setze sehr darauf und hoffe, dass das in Zukunft auch wächst und gedeiht. Soweit Eske Wollrath zur Normalität von Weißsein. Unter www.freieradios.net kann die Sendung nachgehört werden. Zum Schluss noch einige Lektürehinweise bzw. Bücher von Eske Wollrath. Wildniserfahrung. In diesem Buch versucht Eske Wollrath, das eigene Weißsein als gesellschaftliches Konstrukt kritisch in den Blick zu nehmen. Ihr zweites Buch heißt Weißsein im Widerspruch – feministische Perspektiven auf Rassismus, Kultur und Religion. Außerdem ist Eske Wollrath mit einem Beitrag in dem im Unrast Verlag erschienenen Sammelband Mythen, Masken und Subjekte – kritische Weißseinsforschung in Deutschland – vertreten. Produktion und Sprecher der Sendung Christian Höhner. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.